Die beiden Freunde tauschten mit den Eichhörnchen noch so manche Sage und Geschichte aus, machten sich aber nach einem kleinen gemeinsamen Abschlusslied auf den Heimweg. Malik war etwas enttäuscht, da all die Sachen, die er noch als kleines Kind über die gefährlichen Pirateneichhörnchen gehört hatte, auch nur Geschichten waren, denen man nicht unbedingt hätte Glauben schenken sollen. Malja allerdings freute sich riesig, weil sich die Vermutungen, die sie von Anfang an hatte, letzten Endes doch bestätigten. Sie waren erst wenige Stunden gelaufen und konnten in der Ferne schon den Stein sehen, an dem sie auf dem Hinweg dreimal vorbeigelaufen waren. Da hörten sie ein seltsames Zischen hinter ihnen. Erschrocken drehten sie sich um. Was ist denn das? Ausgebaut! Hey! Ah! Na, wer bist denn du? Und warum erschreckst du uns so, wenn ich fragen darf? Ich habe eine wichtige Nachricht für euch beide. Von Nivi. Von Nivi? Jawohl! Ich bin extra vor den anderen Flughörnchen hergeflogen, damit ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, ehe es weitergeht. Ehe es weitergeht? Was ist mit Nivi? Hier, nehmt und lest selber. Dann wird sich schon alles. An Malja und Malik bei den Pirateneichhörnchen. Dringend. Hallo, ihr beiden. Ich habe mein ganzes Taschengeld ausgegeben, um euch diesen Brief mit der Adlerpost zu schicken. Ich hoffe, ihr bekommt meinen Brief noch rechtzeitig und der Adler konnte etwas mit dem Absender oben anfangen. Während ihr weg wart, hat sich hier so einiges verändert. Ui, das hört sich nicht gut an. Diese Kleriker haben schon die ganze Stadt von vorne bis hinten umgekrempelt. Nicht mal mehr die Schule ist jetzt noch so, wie sie war, als unser König noch an der Macht war. Überall hängen jetzt Plakate, auf denen steht, was wir zu tun und zu lassen haben, wann wir uns zur nächsten Versammlung zur Sicherheitslage unseres schönen Landes aufzustellen haben und was am schlimmsten ist, wer sich mal wieder bei irgendwas strafbar gemacht hat. Sie schieben das Verschwinden des Königs jetzt auch auf die Felsenpinguine. Ich habe euch ja mal gesagt, dass sie in diesem Krieg vor vielen Jahren mit den Eisbären gemeinsame Sache gemacht hätten. Nun sagen sie auch noch, dass die Felsenpinguine diesen Pirateneichhörnchen bei der Entführung geholfen hätten. Malik, das ist echt unglaublich. Wie auch ein paar andere hier, gehören meine Eltern und ich ja noch zu den wenigen dieser Art. Dadurch werden wir hier von Tag zu Tag immer mehr von den anderen geärgert und sogar bedroht. Vater sitzt jetzt sogar im Gefängnis. Wir haben aber nichts mit den Pirateneichhörnchen zu schaffen, das weiß ich genau. Ich habe alle Felsenpinguine in der Stadt gefragt und keiner konnte sich vorstellen, wie diese Kleriker mal wieder auf uns kommen. Leider traut sich keiner mehr laut etwas gegen diese Leute zu sagen. Alle haben schon viel zu viel Angst bekommen nach allem, was hier in letzter Zeit passiert ist. Das Einzige, was durch ihre Umstrukturierungsmaßnahmen besser wurde, ist, dass wir fast nichts Neues mehr in der Schule lernen müssen. Vor jeder Stunde sollen wir nun nämlich eine ewig lange Hymne zu Partieb singen, von der ich vorher noch nie etwas gehört habe. Die Leute hier sagen aber, dass ich immer schief singen würde. So muss ich seit gestern nur noch stumm vor der Klasse stehen und mir die bösen Gesichter meiner Mitschüler ansehen, während sie singen müssen. Ich muss euch unbedingt noch erzählen, warum mein Vater jetzt im Knast sitzt. Das haut euch um. Vor 3 Tagen wurde mein Vater von den Klerikern in den Palast geladen. Kurz vor der Anhörung über seine Machenschaften mit den Pirateneichhörnchen. Ja, so stand es tatsächlich in der Vorladung drin. Wollte er nur kurz auf die Toilette gehen, weil es ihm da nicht so gut ging. Dort hörte er aber, wie sich 2 dieser obertollen Kleriker unterhielten. Wisst ihr, was sie gesagt haben? Der eine erklärte dem anderen wohl, dass nun alles bereit wäre für den Einmarsch der Pappnasen. Und sie lachten auch noch darüber, dass wir alle ihnen die Geschichte mit der Entführung durch die blutrünstigen Pirateneichhörnchen geglaubt hatten. Alles würde wie am Schnürchen laufen. Dann hat der eine noch gefragt, wo denn nun der König versteckt gehalten würde. Der andere wollte es ihm nicht sagen, meinte aber, dass sich der König wohlbehalten in der Stadt befinden würde. Unserer Stadt! Er ist also die ganze Zeit über hier und nicht dort, wo sie den Expeditionstrupp hingeschickt haben. Im Übrigen soll der Trupp laut dem einen Kleriker jetzt auch noch bis in alle Ewigkeit bei den Schatten auf den Falklandsinseln schmoren. Dann gäbe es nämlich niemanden mehr, der noch etwas ausplaudern könnte. Als mir mein Vater das am Abend dann erzählte, meinte er noch, dass ich auf jeden Fall darüber schweigen sollte, weil sonst ganz schlimme Sachen passieren könnten. Dummerweise ist mir aber seine Geschichte bei einer Freundin in der Schule rausgerutscht. Die blöde Kuh hat doch dann tatsächlich meinen Vater bei den Klerikern angezeigt. Und jetzt ist er weg und ich weiß nicht mal, ob es ihm dort gut geht. Mutter weint die ganze Zeit nur noch und ich habe fürchterliche Angst, dass ich auch noch ins Gefängnis muss. Ach, ich fühle mich so schuldig deswegen. Bitte kommt ganz schnell zurück und helft uns. Außer euch habe ich hier niemanden mehr, dem ich vertrauen kann und der so viel Mut hat, sich den Klerikern entgegenzustellen. Ich hoffe, es geht euch gut. Bitte kommt schnell. Eure Nivi. Ach du meine Güte! Kaum sind wir beide nicht da, schon drehen den Parzip alle durch. Los, wir müssen schnell zurück und Nivi helfen. Und wie willst du das bitte anstellen? Kaum sind wir dort und erzählen allen, dass es gar keine bösen Pirateneichhörnchen waren, die den König entführt haben, stecken die uns doch auch ins Gefängnis. Vielleicht ist es besser, wenn wir erstmal gar nicht nach Hause fahren. Wie bitte? Du willst doch nicht etwa unsere Nivi diesen Irren überlassen. Wer weiß, was sie noch alles mit dir anstellen werden. Und ihrem Vater. Aber wie wollen wir denn Nivi helfen? Beweise haben wir keine und ein Eichhörnchen können wir auch nicht nach Parzip nehmen. Also, wir haben das mit den Eichhörnchen gerade besprochen und glauben, dass die einzige Möglichkeit, dieser Nivi zu helfen ist, dass ihr zu den Schatten geht und die anderen Pinguine dort befreit. Mit ihnen dann zusammen heimkehrt und gemeinsam euren König befreit. Zu den Schatten gehen? Nein, oh nein, um nichts in der Welt gehe ich zu den Schatten. Nein, ausgeschlossen. Wie sollen wir denn überhaupt da hinkommen? Erst hunderte Kilometer Landweg, dann über das Meer und dann wieder Landweg. Dafür werden wir Wochen brauchen. Nicht, wenn ihr fliegen könnt. Schaut mal! Wie aus dem Nichts landet nun direkt neben Malik und Malia 4, 5, 6 ausgewachsene Flughörnchen und verneigten sich vor ihnen. Ohne weiter Zeit mit Worten zu verlieren, griff sich jeweils einer von ihnen einen Rucksack und je 2 Flughörnchen packten die beiden bei den Armen. Bevor sie wussten, wie ihnen geschah, wurden sie auch schon in die Lüfte gerissen und nach Westen geflogen. Von Ferne hörten sie noch die leise Stimme des kleinen Flughörnchen, das ihnen viel Glück und gute Reise zurief. Malik wusste, dass sie direkt zu den Schatten fliegen würden und dachte schon, dass dies sein Ende sein würde. Denn wenn es Kreaturen auf dieser Welt gab, die schlimmer sein sollten als die Pirateneichhörnchen, dann waren es die Schatten. Dessen war er sich sicher. Doch der starke Wind war viel zu laut, um Malia oder die Flughörnchen zum Umkehren zu bewegen. So musste er sich damit begnügen, die wunderschöne Landschaft, über die sie gerade flogen, zu bewundern und bloß nicht weiter an irgendwelche Schatten zu denken. Die Zeit, bis sie ankamen, verging wie im Flug und als sie auf den Falklandinseln von den Flughörnchen abgesetzt wurden, blieb ihnen nicht mal mehr Zeit, um sich bei ihren Reiseleitern zu verabschieden. Denn so schnell, wie sie kamen, waren sie auch schon wieder verschwunden.